sehr oft darüber nach, wie es früher war an diesem Frühlingstag. Aber ob's mich klüger macht, daran zweifle ich immer wieder. Du, mein Sonnenschein, standest immer hinter mir da. Du mir Vertrauen schenkst, obwohl ich dich enttäuscht hab. Wenn du mich heute fragst, ob ich mich gefreut hab, dass wir uns noch so langer Zeit getrennt haben, werde ich sagen, es wollte ich dich schon längst fragen. Damals konnten wir in allen Zeiten Berge versetzen. Heute ist jeder für sich und ich versuch Verse zu rappen, um die einerseits alles Vorgefallene zu erklären und andererseits den Scheiß nicht weiter zu verbergen. Hab es jeden Tag, jeden Monat und jedes Jahr verdrängt. Hab dich gesehen und war wie auf Knopfdruck total verklemmt. Deshalb bleib mir bitte, wenn auch nur kurz dein Ohr, und hör diesen Track bis zum Ende, nicht nur bis kurz davor. Ich seh dich und mich, mich und dich vertieft in sich, bis der Blick abbricht. Ich seh dich und mich, die Sicht an sich. Es war alles so schön und jetzt, ich blick das nicht. Ich seh dich und mich, mich und dich vertieft in sich, bis der Blick abbricht. Ich seh dich und mich, die Sicht an sich. Es war alles so schön und jetzt, ich blick das nicht. Ich will das nicht verstehen, das ist einfach unglaublich, dass es eine Frau gibt, die mir so vertraut ist. Ist schon fast ein Wunder, ob das vielleicht der Grund war, dass es dazu kam. Um mich wird alles dunkler und ich kann bald gar nichts mehr sehen. Ich laufe ran, aber kann gar nichts mehr sehen. Will dir eigentlich alles erzählen, was mich beschäftigt, doch wenn es Rap ist, ich will nur, dass das Interesse echt ist. Dass du weißt, dass ich dich richtig lieb, und mir bewusst ist, der eine Schritt war ein Schritt zu viel. Dass ich vielleicht noch alles zum Guten wende, die Story zwischen uns nicht mit dem Bösen, sondern Guten nenne. Ich dir beweisen will, dass ich dich doch verdient hab, dich, meine Perle, für die ich dieses Lied mach. Deshalb bleib mir bitte, wenn auch nur kurz, dein Ohr, und hör diesen Track bis zum Ende, nicht nur bis kurz davor. Ich seh dich und mich, mich und dich vertieft in sich, bis der Blick abbricht. Ich seh dich und mich, die Sicht an sich. Es war alles so schön und jetzt, ich blick das nicht. Ich seh dich und mich, mich und dich vertieft in sich, bis der Blick abbricht. Ich seh dich und mich, die Sicht an sich. Es war alles so schön und jetzt, ich blick das nicht. Ich seh dich und mich, mich und dich vertieft in sich, bis der Blick abbricht. Ich seh dich und mich, die Sicht an sich. Es war alles so schön und jetzt, ich blick das nicht. Ich seh dich und mich, mich und dich vertieft in sich, bis der Blick abbricht. Ich seh dich und mich, die Sicht an sich. Es war alles so schön und jetzt, ich blick das nicht.